Abschnitt 13 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 13. Kapitel Schicksalsfügung. Frau Falk hat am selben Nachmittag, als ihr Mann auf der Versammlung des Triton war, ein neues blaues Samtkleid bekommen, mit dem sie jetzt gleich Frau Revisor Hohmann ärgern wollte, die ihr gegenüber wohnte. Und nichts war leichter und einfacher, denn sie brauchte sich nur im Fenster zu zeigen, und dazu hatte sie 1000 Veranlassungen. Während sie die Anordnungen in den Zimmern übersah, mit denen sie ihre Gäste, die sie um 7 zur Sitzung erwartete, zermalmen wollte. Die Direktion der Kinderkrippe Bethlehem sollte sich nämlich versammeln und den ersten Monatsbericht prüfen. Diese Direktion bestand aus Frau Hohmann, deren Mann der Revisor, nach Frau Falks Ansicht hochmütig war, weil er Beamter war, aus der gnädigen Renjelm, die hochmütig war, weil sie adlig war, und aus Pastor Skore, der Hausprediger in allen vornehmen Häusern war. Diese ganze Direktion sollte zermalmt werden, und zwar auf möglichst liebenswürdige Art. Die Inszenierung hatte bereits bei der großen Gesellschaft angefangen, für die alle alten Möbel, die keinen Wert als Antiquitäten oder Kunstwerke hatten, kassiert und durch blendend neue ersetzt worden waren. Die auftretenden Figuren wollte Frau Falk bis zum Schluss der Sitzung leiten. Dann sollte ihr Mann mit einem Admiral nach Hause kommen. Er hatte seiner Frau mindestens einen Admiral in Uniform und Orden versprochen, und beide sollten als bezahlende Mitglieder um Aufnahme in die Krippe bitten. Falk sollte gleich eine Summe von dem Gewinn schenken, den er ohne sein Verdienst als Dividende vom Triton bekommen hatte. Frau Falk hatte ihr Geschäft am Fenster besorgt und brachte jetzt den mit Perlmutter belegten Jarakanda-Tisch in Ordnung, auf dem die Korrektur des Monatsberichts gelesen werden sollte. Sie staubte das Tintenfass aus Agat ab, legte den silbernen Federhalter auf den Schildpattständer, drehte das Siegel mit dem Chrysopas-Schaft so, dass man den bürgerlichen Namen nicht sah, schüttelte vorsichtig den aus feinstem Stahldraht verfertigten Geldkasten, so dass die Valeur einiger als Gefangene dort eingeschlossenen Wertpapiere, ihre Handkasse, lesbar wurde. Schließlich teilte sie ihre letzten Befehle dem Bedienten mit, der zur Parade angezogen war. Und dann setzte sie sich in den Salon und nahm eine sorglose Stellung ein, in der sie von der Anmeldung ihrer Freundin, der Frau Revisor, überrascht werden wollte. Denn die würde wohl zuerst kommen. Das tat sie auch, und Frau Falk umarmte Eveline und küsste sie auf die Backe, und Frau Hohmann umarmte Eugenie, die sie im Esssaal empfing, wo sie sie zurückhielt, um sie nach ihrer Ansicht über das neue Möblement zu fragen. Frau Hohmann aber wollte bei dem festungsähnlichen Eichenbuffet aus der Zeit Karls des XII. Mit den hohen japanischen Vasen nicht verweilen, weil sie sich davon zermalmt fühlte. Sie wandte sich dem Kronleuchter zu, den sie zu modern fand, und dem Esstisch, der nicht zum Stil passe. Außerdem fand sie, die Öldrucke hätten unter den alten Familienporträts nichts zu suchen. Und sie gebrauchte eine ganze Weile, um den Unterschied zwischen einem Ölgemälde und einem Öldruck zu erklären. Frau Falk stieß an alle Möbelecken, an die sie anstoßen konnte, um durch das Rauschen ihres neuen Samtkleides die Aufmerksamkeit ihrer Freundin auf sich zu lenken, ohne dass es ihr gelang. Sie fragte sie, ob sie den neuen Brüsseler Teppich im Salon möge. Frau Hohmann meinte, er steche zu sehr gegen die Gardinen ab. Da wurde Frau Falk ärgerlich und hörte auf zu fragen. Man ließ sich an den Salontisch nieder und klammerte sich sofort an die Rettungsbojen an, Fotografien, unlesbare Gedichtbücher und dergleichen. Ein kleines Heft fiel der Freundin in die Hände. Es war auf rosa Papier mit Goldschnitt gedruckt und trug den Titel »An Großhändler Nikolaus Falk, als er 40 Jahre wurde«. »Ah, das sind die Verse, die auf der Gesellschaft vorgelesen wurden. Wer hatte sie doch geschrieben?« »Oh, das ist ein Talent, ein guter Freund meines Mannes. Er heißt Nyström.« »Hm, das ist doch eigen, dass man diesen Namen noch nicht gehört hat. So ein Talent. Aber warum sah man ihn nicht auf der Gesellschaft?« »Er war leider krank, meine Liebe, konnte also nicht kommen.« »So. Aber, meine liebe Eugenie, das ist doch schrecklich traurig mit deinem Schwager. Er ist ja so übel dran.« Sprich nicht von ihm. Es ist eine Schande und ein Kummer für die ganze Familie. Schrecklich. Ja, es war wirklich recht unangenehm, als man auf der Gesellschaft nach ihm fragte. Ich schämte mich wirklich für dich, meine liebe Eugenie. Das ist für das Buffet aus der Zeit Karls XII. Und die japanischen Vasen, dachte die Frau Revisor. Für mich? Oh, da muss ich sehr bitten. Für meinen Mann, meinst du? Fiel Frau Falk ein. Das ist doch wohl dasselbe, vermute ich. Nein, keineswegs. Ich bin doch gewiss nicht verantwortlich für alle Taugenichtse, mit denen er verwandt ist. Ach, wie schade war's, dass auch deine Eltern bei der letzten Gesellschaft krank sein mussten. Wie geht's jetzt deinem lieben Papa? Danke, sehr gut. Du denkst doch an alle. Ach ja, man muss nicht immer an sich selbst denken. Ist er von Hause aus sehr kränklich, der Alte, wie muss ich ihn nennen? Kapitän, wenn du willst. Kapitän? So viel ich mich erinnere, hat mein Mann gesagt, er sei Flaggschiffer. Das mag aber dasselbe sein. Und von den Mädchen war auch keine da. Das ist für den Brüsseler Teppich, meinte die Frau Revisor. Nein, die sind so launenhaft, dass man nie auf sie rechnen kann. Frau Falk sah ihr ganzes Fotografiealbum durch, dass der Einband nur so krachte. Sie war ganz rot vor Wut. Höre mal, liebe Eugenie, fuhr Frau Hohmann fort, wie hieß doch der unangenehme Herr, der die Verse an dem Abend vorlas? Du meinst Levin, den königlichen Sekretär Levin, das ist der intimste Freund meines Mannes. Nein, wirklich, wie sonderbar. Mein Mann ist Revisor am selben Amt, wo er Sekretär ist. Ich will dich gewiss nicht verdrießlich machen oder dir was Unangenehmes sagen. Das sage ich den Menschen nie, aber mein Mann behauptet, seine Verhältnisse seien so schlecht, dass er sicher kein passender Verkehr für deinen Mann ist. Sagt er das? Das ist eine Sache, die ich nicht kenne und in die ich mich nicht mische. Und ich will dir sagen, meine liebe Eveline, ich mische mich nie in die Angelegenheit meines Mannes, wenn es auch Leute gibt, die es tun. Verzeih, meine Liebe, aber ich glaube, dir einen Dienst zu leisten, wenn ich's dir erzähle. Das war für den Kronleuchter und den Esstisch. Blieb noch das Samtkleid. Nun, nahm die gute Frau Revisor den alten Faden wieder auf, dein Schwager soll ja, wie ich gehört habe, schone meine Gefühle und sprich nicht von einem verkommenen Menschen. Ist er wirklich verkommen? Ich habe gehört, er geht mit den schlechtesten Menschen um, die man sehen kann. Hier wurde Frau Falk begnadigt, denn der Diener meldete die gnädige Frau Rehngelm an. Oh, wie sie willkommen war! Oh, wie liebenswürdig, ihr die Ehre zu geben! Und das war sie wirklich, die alte Dame mit dem freundlichen Aussehen, das nur der besitzen kann, der die Stürme mit dem wahren Mut durchgemacht hat. »Na, liebe Frau Falk«, sagte die Gnädige, nachdem sie Platz genommen hatte, »ich kann vom Schwager grüßen.« Frau Falk fragte sich, was sie denn der Person getan habe, dass die sie nun auch ärgern wolle, und antwortete verletzt, »so?« »Das ist ja ein so liebenswürdiger junger Mann. Er war heute bei mir und machte meinem Neffen einen Besuch. Sie sind gute Freunde. Es ist wirklich ein vortrefflicher junger Mann.« »Ist er das etwa nicht?« fiel Frau Hohmann ein, die Frontwechsel immer mitmachte. »Wir sprachen gerade von ihm.« »So? Und was ich am meisten bewundere, ist sein Mut, sich auf ein Fahrwasser zu begeben, wo man so leicht auf Grund stößt. Das brauchen wir aber von ihm nicht zu befürchten, denn er ist ein Mann von Charakter und Grundsätzen. Finden Sie das nicht auch, liebe Frau Falk?« »Das habe ich immer gesagt, aber mein Mann ist stets anderer Ansicht gewesen.« »Ach, dein Mann«, fiel Frau Hohmann ein, »hat immer seine besonderen Ansichten gehabt.« »Er verkehrt also mit Ihrem Neffen, meine Gnädige«, fuhr Frau Falk eifrig fort. »Ja, Sie haben einen kleinen Kreis, bei dem auch Künstler sind. Sie haben doch von dem jungen Selen gelesen, dessen Bild von seiner Majestät gekauft ist.« »Ja, gewiss, wir sind auf der Ausstellung gewesen und haben es uns angesehen.« »Ist er auch dabei?« »Ja, das ist er. Sie sollen es oft schwer haben, die jungen Leute, wie es die jungen Leute meistens haben, da sie sich in der Welt hinaufarbeiten müssen.« »Er soll ja Poet sein, dein Schwager«, sagte Frau Hohmann. »Ja, das glaube ich. Er schreibt ganz ausgezeichnet. Er hat einen Preis von der Akademie bekommen und mit der Zeit wird wohl was Großes aus ihm werden«, antwortete Frau Falk mit voller Überzeugung. »Ja, habe ich das nicht immer gesagt?« bestätigte Frau Hohmann. und nun wurde mit Arvid Falks Vortrefflichkeit Auktion gehalten, so dass er bereits im Tempel des Ruhms war, als der Diener Pastor Skore anmeldete. Der trat mit schnellen Schritten ein und begrüßte die Damen eilig. »Ich bitte um Entschuldigung, dass ich so spät komme. Aber ich habe nicht viel Minuten für mich. Ich muss um 8:30 auf eine Sitzung bei der Gräfin von Fabelkranz. Und ich komme direkt von meiner Arbeit.« »Oh, haben Sie so eilig, Herr Pastor?« »Ja, meine ausgedehnte Tätigkeit lässt mir keine Ruhe. Vielleicht schreiten wir deshalb sofort zu den Verhandlungen.« Erfrischungen wurden vom Diener hereingebracht. »Wollen Sie nicht eine Tasse Tee nehmen, Herr Pastor, ehe wir beginnen?« fragte die Wirtin, die wieder die Unannehmlichkeit einer kleinen Enttäuschung durchmachte. Der Pastor warf einen Blick über das Brett. »Ich danke, nein, da es Punsch gibt, so nehme ich den. Ich habe mir zur Regel gemacht, meine Damen, in meinem äußeren Leben mich nie von meinen Mitmenschen auszuzeichnen. Alle Menschen trinken Punsch, ich liebe dieses Getränk nicht, aber ich will nicht, dass die Welt sagt, ich sei besser als sie. Prahlerei ist ein Laster, das ich verabscheue. Darf ich jetzt die Verhandlungen verlesen?« Er ließ sich am Schreibtisch nieder, tauchte die Feder ein und begann. »Über die Geschenke, die im Monat Mai der Kinderkrippe Bethlehem gemacht wurden, wird hiermit von der Leitung Rechenschaft abgelegt. Unterzeichnet von Eugenie Falk, Geborene, wenn ich fragen darf.« »Ach, das ist nicht nötig«, versicherte Frau Falk. »Eveline Hohmann, Geborene, wenn ich bitten darf.« »Von Bär, guter Herr Pastor.« »Antoinette Renjelm, Geborene, meine Gnädige.« »Renjelm, Herr Pastor.« »Ach, das ist wahr, mit dem Vetter verheiratet. Der Mann tot, kinderlos. Wir fahren fort.« »Geschenke.« »Allgemeine, fast allgemeine Bestürzung.« »Wollen Sie denn nicht Ihren Namen darunter setzen, Herr Pastor?« fragte Frau Hohmann. »Ich bin bange vor Prahlerei, meine Damen, doch wenn Sie es wünschen, gut, Nathanael Skore.« »Gesundheit, Herr Pastor, trinken Sie doch erst, ehe Sie anfangen«, war die Wirtin mit einem entzückenden Lächeln. Das erlosch, als sie sah, dass des Pastors Glas leer war. Sie füllte es schnell. »Ich danke, Frau Falk, doch wollen wir nicht zu sehr ins Zeug gehen. Wir fangen also an.« »Wollen Sie im Manuskript mitlesen?« »Geschenke. Ihre Majestät die Königin, 40 Kronen. Gräfin von Fabelkranz, 5 Kronen und ein paar wollene Strümpfe. Großhändler Schalin, 2 Kronen, ein Stoß Kuverts, 6 Bleifedern und eine Flasche Tinte. Fräulein Amanda Liebert, eine Flasche Eau de Cologne. Fräulein Anna Pfeiff, ein paar Manschetten. Karlchen, 25 Pfennig aus seiner Sparbüchse. Jungfer Johanna Pettersen, 30 Handtücher. Fräulein Emilie Björn, ein neues Testament. Viktualienhändler Persson, eine Tüte Hafergrütze, 1/4 Kartoffeln und eine Flasche eingemachte Zwiebeln. Händler Scheike, 2 Paar wollene Unter... »Meine Herrschaften«, unterbrach die Gnädige, »darf ich fragen, soll das alles gedruckt werden?« »Ja, natürlich«, antwortete der Pastor. »Dann bitte ich, aus der Direktion austreten zu dürfen.« »Glauben Sie etwa, meine Gnädige, die Gesellschaft könnte durch freiwillige Gaben bestehen, wenn die Namen der Geber nicht gedruckt werden?« »Nein.« »Und die Wohltätigkeit soll als der kleinlichsten Eitelkeit Glanz und Ansehen geben?« »Nein, nicht so. Eitelkeit ist ein Übel, gewiss. Wir wenden das Übel zum Guten. Wir verwandeln es in Wohltätigkeit. Ist das nicht gut?« »Doch, aber wir dürfen einer kleinlichen Sache nicht einen schönen Namen geben. Das ist Prahlerei.« »Sie sind streng, meine Gnädige. Die Schrift sagt, man soll Verzeihung üben. Verzeihen Sie ihnen ihre Eitelkeit.« »Ja, Herr Pastor, ich verzeihe Ihnen. Mir selbst aber nicht. Dass beschäftigungslose Damen sich aus der Wohltätigkeit ein Vergnügen machen, ist verzeihlich, ist gut. Dass Sie das aber eine schöne Handlung nennen, wo es bloß ein Vergnügen ist, ein größeres Vergnügen als andere durch den Reiz, den die Öffentlichkeit, die größte Öffentlichkeit, die es gibt, nämlich die Publikation in Druck, ihm verleiht, ist schändlich.« »Was?« fing Frau Falk mit der ganzen Kraft ihrer fürchterlichen Logik an. »Meinen Sie, gnädige Frau, es ist schändlich, Gutes zu tun?« »Nein, meine liebe Freundin, aber drucken lassen, dass man ein paar wollene Strümpfe geschenkt hat, das halte ich für schimpflich.« »Aber ein paar wollene Strümpfe schenken ist doch Gutes tun.« »Also ist schimpflich, Gutes zu tun?« »Nein, es drucken lassen, mein Kind. Sie müssen hören, was ich sage«, wies die gnädige, die eigensinnige Wirtin zurecht, die sich noch nicht ergab, sondern fortfuhr. »So, drucken ist schimpflich, aber die Bibel ist ja gedruckt, also ist es auch schimpflich, die Bibel zu drucken?« »Wollen Sie so gut sein, Herr Pastor, und fortfahren«, unterbrach die Gnädige etwas verletzt von der unfeinen Art, mit der die Wirtin ihre Dummheiten verfocht. Doch diese gab sich noch nicht verloren. »Halten Sie es unter Ihrer Würde, meine Gnädige, mit einer so geringen Person, wie ich bin, Ansichten auszutauschen?« »Nein, mein Kind, aber behalten Sie Ihre Ansicht, ich will nicht tauschen.« »Kann man das diskutieren nennen, muss ich fragen?« »Wollen Sie, Herr Pastor, uns nicht darüber aufklären, ob man das diskutieren nennen kann?« »Wenn der eine Teil sich weigert, auf den Beweis des anderen zu antworten?« »Meine beste Frau Falk, das kann man allerdings nicht diskutieren nennen«, antwortete der Pastor mit einem zweideutigen Lächeln, das Frau Falk beinahe zum Weinen gebracht hätte. »Wir wollen aber eine gute Sache nicht durch Streitigkeiten verderben, meine Damen. Wir schieben den Druck auf, bis der Fonds größer wird. Wir haben das junge Unternehmen gleich einem Samenkorn aufsprießen sehen. Und wir haben gesehen, wie mächtige Hände gewillt sind, die junge Pflanze zu pflegen. Wir müssen aber an die Zukunft denken. Die Gesellschaft hat einen Fonds. Dieser Fonds muss verwaltet werden. Wir müssen mit anderen Worten darauf bedacht sein, uns nach einem Verwalter umzusehen. Einem praktischen Mann, der diese Geschenke veräußern und sie in Geld verwandeln kann. Wir müssen mit anderen Worten einen Kämmerer wählen. Ohne ein Geldopfer können wir, fürchte ich, den nicht bekommen. Und was bekommt denn der Mensch ohne ein solches Opfer? Haben die Damen eine geeignete Persönlichkeit für diese Arbeit vorzuschlagen? Nein, daran hatten die Damen nicht gedacht. Dann schlage ich einen jungen Mann von ernster Denkart vor, der nach meiner Ansicht dazu passt. Hat die Direktion irgendetwas dagegen? Das Sekretär Eklund, der Kämmerer, der Krippewirt? Gegen angemessenen Gehalt? Nein, dagegen hatten die Damen nichts. Besonders, da Pastor Skore ihn empfahl, und das konnte Pastor Skore umso eher, als der Sekretär ein naher Verwandter von ihm war. So erhielt denn die Gesellschaft einen Kämmerer mit einem Gehalt von 600 Kronen. »Meine Damen«, nahm der Pastor wieder das Wort, »haben wir für heute genug im Weinberg gearbeitet?« Schweigen. Frau Falk guckt zur Tür hinaus, ob ihr Mann nicht kommt. »Meine Zeit ist kurz, und ich sehe mich außerstande, länger hier zu bleiben. Hat jemand noch was hinzuzufügen? Nein? Indem ich Gottes Beistand auf unser Unternehmen, das so schön begonnen, herabrufe, wünsche ich uns allen Gnade und Segen und kann es nicht mit besseren Worten tun, als er selbst uns gelehrt hat, da er uns beten werde. Aber, lieber Vater, Vater unser.« Er schwieg, als sei er davor bange, seine eigene Stimme zu hören, und die Gesellschaft hielt sich die Hände vor die Augen, als schäme man sich, einander ins Gesicht zu sehen. Die Pause wurde lang, länger als man warten konnte. Sie wurde zu lang, doch wagte sie niemand zu unterbrechen. Man sah durch die Finger, ob sich nicht einer rühre, als ein heftiges Klingeln im Flur die Gesellschaft wieder auf die Erde hinunterriss. Der Pastor nahm seinen Hut, trank sein Glas aus und erinnerte etwas an einen Menschen, der sich davonschleichen will. Frau Falk strahlte, denn jetzt kam die Zermalmung und die Rache und die Rehabilitierung und ein lebhaftes Feuer leuchtete aus ihrem Auge. Und die Rache kam und die Zermalmung auch. Denn der Diener brachte einen Brief, der von ihrem Mann geschrieben war und enthielt, das erfuhren die Gäste nicht, doch sahen sie genug, um sofort zu erklären, sie wollten nicht länger zur Last fallen und würden zu Hause erwartet. Die Gnädige wollte gern bleiben, um die junge Frau zu beruhigen, deren Aussehen einen hohen Grad von Unruhe und Traurigkeit verriet. Doch munterte sie diese keineswegs dazu auf, sondern zeigte im Gegenteil eine solche auffallende Aufmerksamkeit beim Anziehen der Überkleider, dass es aussah, als wolle sie ihre Gäste so schnell wie möglich auf der Straße sehen. Man trennte sich mit großer Verlegenheit. Die Schritte erstarben die Treppe hinunter, und die Fortgehenden hatten an der nervösen Hast, mit der die Wirtin die Tür hinter ihnen schloss, sehen können, dass die Arme nach Einsamkeit verlangte, um ihren Gefühlen Luft zu machen. Und das tat sie, in den großen Zimmern allein geblieben, brach sie in heftiges Weinen aus. Es waren aber nicht die Tränen, die wie ein Mairegen auf ein altes, verstaubtes Herz fallen. Es war der Eiter des Zorns und der Wut, der den Spiegel der Seele verdunkelt und dann herabtropft und wie Säure die Rosen der Gesundheit und Jugend zerfrisst. Ende von Abschnitt 13.